euch noch einmal die Hände. Dieser Tag war weit und mit einem Mal ist er zu Ende. Schnell in die Träume zu tragen. Das ist der letzte.